Well, good evening. Guten Abend. Thank you for coming tonight. Danke fürs Kommen heute. My wife and I got back from the States last night. Meine Frau und ich sind gestern Abend von den Staaten and, zurückgekommen. It was also we had a great time. I did a lot of work. Wir haben eine gute Zeit gehabt und wir haben auch viel gearbeitet. My brother-in-law Pastor Brian was working with me. My younger brother Paul. Mein Schwager Pastor Brian hat mit mir gearbeitet und auch mein jüngerer Bruder Paul. We renovated my mother-in-law's basement. Und wir haben den Keller von meiner Schwiegermutter renoviert. Und jeder Knochen tut mir weh. That was good. Das war gut. Also went fishing. Bin auch fischen and gegangen. I caught Max and I went fishing. Also Max und ich sind fischen Max gegangen. Knutzer flew over. He Max saved his Knutzer money and he hat Geld gespart und ist herübergeflogen. Also had an opportunity to I got on TV. Und ich bin auch im Fernsehen gewesen. And this goes along with the message tonight. Und das hat jetzt auch mit der Botschaft heute Abend zu tun. I've been a baseball coach. Ich war ein Baseballtrainer. Here at the Prater. Hier in Prater. And Max was on the team. Und Max war auch am Team. And because Max was very good, we took him out of the lower league and put him to the upper league. Und weil er Max so gut war, haben wir ihn aus der unteren Liga herausgenommen und in die höhere Liga gegeben. And I made this promise to him sometime in September. Und irgendwann im September habe ich ihm das versprochen. I said, if you do well, ich habe gesagt, wenn du das gut machst, I'll take you to Yankee Stadium. Dann nehme ich dich mit zum Yankee Stadium. Yankee Stadium is in New York. Dieses Stadion ist in New York. It's like the most famous stadium in the world. Und das ist eigentlich das berühmteste Stadion in der Welt. At least for baseball. Also zumindest für Baseball. And so I tried to find tickets. Also ich habe dann eben versucht, Karten zu bekommen. February and March. Schon im Februar oder März. But the only game that we could go to, aber das einzige Spiel, zu dem wir noch gehen konnten, was between the two teams in New York. War zwischen den zwei Teams in New York. Yankees against the Mets. Die Yankees gegen like die Mets. A very like rival teams, you know. Also sehr rivalisierende Teams. Like they hate each other. They're both from New York. Die hassen einander. Sie sind beide aus New York. And that was on June 26th. Und das war am 26. Juni. So I tried to get tickets, but they were sold out before Christmas. Ich habe versucht Karten zu bekommen, aber die waren schon vor Weihnachten ausverkauft. Because this game is so intense. Weil dieses Spiel so intensiv ist. So I thought, what am I going to do now? Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? So I asked my brother-in-law in America. Also habe ich meinen Schwager in Amerika gefragt. He's a Christian. Er ist ein Christ. And I prayed and I said, "Oh God, please give us tickets for this game supernaturally." Und ich habe gebetet und gesagt, Gott, bitte gib uns Karten für dieses Spiel auf übernatürliche Weise. So a friend of his at work had tickets for this game and he gave it to my brother-in-law. Also ein Freund von ihm in der Arbeit hatte Tickets für das Spiel und hat sie meinem Schwager gegeben. So I decided that I would not tell Max that I had tickets. Also ich habe mich entschlossen, dass ich es nicht dem Max sage, dass ich Karten habe. But I would surprise him on that day. Aber ich würde ihn einfach an dem Tag überraschen. And boy, was he surprised. Und er war überrascht. So the story goes like this. Also die Geschichte ist so. We went to see Billy Graham, his last crusade in New York. Wir sind gegangen, um die letzte Großversammlung von Billy Graham. How many people have never heard of Billy Graham? Anyone? Never heard of Billy Graham? Wie viele haben noch nie Billy Graham gehört? Billy Graham is, he's the most famous preacher in probably in history. Er ist wahrscheinlich der berühmteste Prediger in der Geschichte. He has preached, I don't know how many thousands and thousands to millions of people. Er hat wirklich zu Millionen von Menschen gepredigt. And he has led many, many famous people to the Lord. Und er hat auch viele berühmte Leute zum Herrn geführt. We got a chance to see him. Also das ist Billy Graham und wir haben eine Gelegenheit gehabt, ihn zu sehen. That was Sunday afternoon. Das war Sonntagabend, and Sonntagnachmittag. On the way out of the city, und am Weg raus aus der Stadt. There was Pastor Matt, Pastor Brian, myself. Da war Pastor Matt, Pastor Brian und ich. Max. And Glenn, my brother-in-law, and another friend. Und mein Schwager Glenn und noch ein Freund. So Max didn't know that we were going to the game. Und der Max hat nicht gewusst, dass wir zu diesem Spiel fahren. We wanted to surprise him. Wir wollten ihn einfach überraschen. So we were on the underground. Wir waren dann in der U-Bahn. Leaving the city. Und sind aus der Stadt raus. But actually going to the game. Aber wir sind eigentlich zu dem Spiel gefahren. So on this underground there were all these baseball fans with hats and. Da eben in der U-Bahn, da waren alle diese Baseball-Fans mit ihren Hüten. And Max had his baseball stuff on too. Und er hatte natürlich auch sein Baseball-Gewand an. Because we were going to go watch the game on television. Weil wir uns das Spiel einfach im Fernsehen anschauen wollten. And So I asked the guys in the U-Bahn, in the underground. Und ich habe dann die Leute, die Männer in der U-Bahn gefragt. In front of Max, I said, is Yankee Stadium by any chance on this line? Also vor dem Max habe ich sie gefragt, ist das zufälligerweise das Yankee Stadium an dieser U-Bahn-Linie? Yeah, right. It's a few stations. Und die haben gesagt, ja, das ist nur mal ein paar Stationen. So I said, you want to go see this? Just see the stadium from the outside? Und ich habe dann gesagt, na, möchtest du einfach hinfahren und dir nur das Stadion von außen anschauen? Ja. Und wir sind dann eben dorthin und da waren diese ganzen Fans But überall. It's completely sold out. Aber natürlich total ausverkauft. You can't get tickets anywhere. People are asking for tickets as you walk. Da kann man nirgendwo mehr Karten herkriegen und Leute bitten dich um Karten, während du da entlang gehst. So he understands there's no tickets. Also er versteht, es gibt einfach keine Karten. And then we did this. Und dann haben wir das gemacht. Anyway, it was a great game. The Yankees won at the last moment. It was Die Yankees haben im letzten Moment gewonnen. And the place went crazy. Und die sind alle verrückt geworden. Which brings me to the message tonight. Was mich jetzt zu der Botschaft bringt. Okay. Turn to Matthew chapter 6. Matthäus 6. Father in heaven, thank you for your word. Vater im Himmel, danke für dein Wort. For all the miracles you do in our lives. Und für all die Wunder, die du in unserem Leben tust. We ask you to bless these thoughts. Und wir bitten dich, dass du diese Gedanken segnest. To our lives. In unser Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Matthew 6:6 is probably one of the most used or applied verses in my own life. Matthäus 6,6 ist wahrscheinlich einer der Verse, die am meisten verwendet oder angewendet worden ist in meinem Leben. And it reads this. Und das geht so. But when you pray, go into your inner room, and when you shut your door, pray to your Father who is in secret. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. It's one thing to pray with people, it's another thing to pray absolutely alone. Es ist eine Sache, mit Menschen zusammen zu beten, aber eine andere, ganz allein zu beten. In secret. Im Geheimen, im Verborgenen. To your father. Zu deinem Vater. And your father who sees in secret will repay you. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. And when you are praying, do not use meaningless repetition. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. As the Gentiles do. For they suppose that they will be heard for their many words. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. God's not so much interested in how much we say. Gott ist nicht so sehr daran interessiert, wie viel wir sagen. He's just interested in how pure and how honest our heart is before him. Sondern nur daran, wie rein und wie ehrlich unser Herz vor ihm ist. But look at verse 8. Aber sieht Vers 8. Therefore, do not be like them. Seid ihnen nun nicht gleich. For your Father knows what you need before you ask him. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. I had the opportunity to speak at Pastor Steve Stevens's church in Maryland. Ich hatte die Möglichkeit, in der Gemeinde von Pastor Steve Stevens zu sprechen in Maryland. And on Father's Day. Am Vatertag. And these are the thoughts I was sharing. Und das waren die Gedanken, die ich dann gesagt habe. Our Father in heaven, unser Vater im Himmel, will never allow us to go into a circumstance, wird es niemals erlauben, dass wir in Umstände hineinkommen, that he has not pre-planned a deliverance, von denen er nicht eine Befreiung geplant hat. Our Father in heaven, unser Vater im Himmel, knows every situation that we will go into, kennt jede Situation, in die wir hineingehen werden, before we were even born, bevor wir noch geboren wurden. We could even say before the earth existed. Wir könnten sogar sagen, bevor die Erde existiert hat. We have verses like Ephesians 1. Es gibt Verse wie Epheser 1. Verses 3 and 4. Verse 3 und 4. Where we are blessed in Christ before the very foundations of the earth. Wo wir in Christus gesegnet sind, bevor der Schaffung der Erde. Exactly. Revelations chapter 13. Offenbarung 13. Where Jesus was slain before the foundations of the world. Wo Jesus hingerichtet wurde vor der Schöpfung der Erde. And this is because God is omniscient. Und das ist deshalb, weil Gott allwissend ist. Revelations 1:8. Offenbarung 1:8. He knows the beginning from the end. Er kennt den Anfang vom Ende. He is the Alpha and the Omega. Er ist das Alpha und das Omega. We can't do that, but God can. Wir können das nicht, aber Gott kann es. They say that great chess players. Man sagt, dass großartige Schachspieler can see 25 moves ahead. Schon 25 Schritte voraussehen, Züge voraussehen können in ihren Gedanken. That's amazing, isn't it? Das ist unglaublich, oder? You have to be a genius to do that. Da muss man ein Genie sein, um das zu machen. If he moves there, I'll move there. Wenn er dort den Stein hinbewegt, dann mache ich das. Do that and I'll do that. Dann macht er das und ich mache das. He'd have to do that, but I would do that. Er wird das machen müssen, he aber ich will that, das tun. But I would do that. Er wird das tun und ich he das. Would do that, but I would do that. Und er will das machen, aber That's ich mache das. Five. Das waren jetzt nur fünf. But he would do that and I would do that. He would do that, I would do that. He would do that, I would do that. He would do that, I would do that. He would do that, I would. 25 moves ahead. 25 Schachzüge im Voraus. But God is infinite. Aber Gott ist unendlich. He sees the end from the beginning. Er sieht das Ende schon von Anfang. So when we pray, also wenn wir beten, when we pray with understanding, wenn wir mit Verständnis beten, of the nature of God, Verständnis von der Natur Gottes, it gives us confidence. Dann gibt uns das Zuversicht. And it really affects how we pray. Und das beeinflusst wirklich, wie wir beten. Because in Psalm 34, weil im Psalm 34, 17, Vers 17 and verse 19, und Vers 19, da heißt es, dass viele die Schwierigkeiten der Gerechten sind. We're gonna have problems in every area of life. Wir werden Probleme in jedem Gebiet des Lebens haben. Many are the afflictions. Sogar viele Anfechtungen. But the Lord delivers them out of all of them. Aber der Herr befreit sie aus allen. Out of all our affliction. Von allen unseren Anfechtungen. Because God foresees them. Weil Gott sie vorhersieht. God is not taken by surprise. Gott ist da nicht überrascht. And because he's not taken by surprise, he pre-plans a deliverance. Und weil er eben nicht überrascht ist, plant er schon eine Befreiung voraus. So that when we are praying, dass deshalb, wenn wir beten, we are not praying to a God who is surprised. Beten wir nicht zu einem Gott, der überrascht ist. Who has to now figure out what he's going to do. Der sich jetzt erst überlegen muss, was er jetzt tun wird. Oh God, you know what I'm going through. Oh Gott, weißt du, was ich da durchmache? This is what's happening. Das passiert gerade. Oh, thank you for informing me. Ah, danke, dass du mich informierst. Can you do something for me? Kannst du irgendetwas für mich tun? I'm not sure. Ich bin mir nicht sicher. This is a difficult one. Das ist eine ganz schwierige Sache. But I'm God, I can do anything. I will work on it. Aber ich bin Gott und deshalb kann ich alles tun. Also ich werde dran arbeiten. What can we do for him? Was können wir this für ihn is a tun? Tough one. God doesn't think like that. Gott denkt nicht so. God sees these problems long before they occur. Gott sieht diese Probleme lang bevor sie passieren. And we are not to be like the Gentiles. Und wir sollen nicht so wie die Heiden sein. Like religious people who pray many words. So religiöse Leute, die viele Worte beten. Trying to convince God to do something. Und versuchen Gott zu überzeugen, etwas zu tun. When God has already planned what he's going to do. Wenn Gott schon geplant hat, was er tun wird. Long before I even recognize that I have a need. Lang bevor ich überhaupt erkannt habe, dass ich ein Bedürfnis habe. Now we can think of situations like our salvation. Wir können an Situationen denken, wie zum Beispiel unsere Errettung. Long before Adam and Eve first sinned. Lange bevor Adam und Eva das erste Mal gesündigt haben. In Genesis chapter 3. In 1. Mose 3. And Romans chapter 5 verse 12. Und Römer 5 Vers 12. Where the apostle Paul says that through one man sin entered into the world. Wo der Apostel Paulus sagt, dass durch einen Menschen Sünde in die Welt gekommen ist. And death by sin. Und der Tod durch die Sünde. And so death passed upon all men. Also ist der Tod eben zu der ganzen Menschheit gekommen. Through sin. Durch die Sünde. This did not take God by surprise. Das hat aber Gott nicht überrascht. God foresaw this. Gott hat das vorausgesehen. And in his mind, und in seinen Gedanken, he had already planned in the predetermined counsel of heaven, und in seinen Gedanken hat er schon vorausgeplant in dem Ratschluss des Himmels. In Acts chapter 2, in Apostelgeschichte 2, verse 22 and 23, Vers 22 und 23, in the predetermined counsel of heaven, in dem vorausgeplanten Ratschluss des Himmels. It was already decided that Christ would die. War es schon beschlossen, dass Christus sterben würde. Even before the first sin was committed. Sogar bevor die erste Sünde begangen worden ist. This is our heavenly Father. So ist unser himmlischer Vater. And as God's children, und als Gottes Kinder. 1. John chapter 3 verse 1. 1. Johannes 3, Vers 1. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Siehe, was für eine Art von Liebe der Vater uns gegeben hat. That we should be called the children of God. Dass wir die Kinder Gottes genannt werden können. And in the book of Galatians we cry, Abba, Father. Und im Buch der Galater rufen wir Abba, Vater. Because he is our Father. Weil er unser Vater ist. Because his Spirit lives inside of us. Weil sein Geist in uns lebt. And our heavenly Father will never allow us into a situation. Und unser himmlischer Vater wird es nie zulassen, dass wir in eine Situation kommen. That he has not already pre-planned our deliverance. Von der nicht schon unsere Befreiung vorausgeplant hat. We can think of Abraham. Wir können zum Beispiel an Abraham denken. Where Abraham and Isaac are walking up the hill. Abraham und Isaac gehen den Berg hinauf. And Isaac says to Abraham, Father, where is the lamb? Und Isaac sagt zu Abraham, Vater, wo ist denn das Lamm? And Abraham said, God will provide. Und Abraham sagt, Gott wird eins zur Verfügung and stellen. And they called the place Jehovah Jireh. Und sie nannten diesen Ort Jehovah Jireh. God will provide. Gott wird zur Verfügung stehen. God always provides our deliverance. Gott stellt immer unsere Befreiung zur Verfügung. And when the angel kept Abraham from killing Isaac, und wie die Engel dann Abraham davon abgehalten haben, Isaac zu töten, from slicing his throat and offering him to God, davon, dass er seine Kehle durchschnitt und ihn Gott dargebracht suddenly hat. Abraham realized that there was a ram stuck with his horns in the thicket. Und da hat plötzlich Abraham erkannt, dass da ein Hirsch im Dickicht war. This was not a coincidence. Das war kein Zufall. God had provided the ram. Gott hat dieses Tier vorbereitet. God had provided Christ for us. Gott hat Christus für uns vorbereitet. Long before anyone ever sinned. Lang bevor irgendjemand gesündigt in hat. 1. Samuel 30. 1. Samuel 30. David is in Ziklag. David ist in Ziklag. In the next chapter Saul is going to die. Und im nächsten Kapitel, da wird dann Saul sterben. And in 1. Kings chapter 1 and chapter 2. Und in 1. Könige Kapitel 1 und 2. David will become king over Israel. Da wird dann David König über Israel. And yet, und doch, God sees this. Gott sieht das. And he has a plan. Und er hat einen Plan. David is going to fight the battles of the Lord. David wird die Schlacht des Herrn kämpfen. And he's going to return to Ziklag. Und zu Ziklag zurückkommen. But God allowed the Amalekites to come in and raid Ziklag. Aber Gott hat es erlaubt, dass die Amalekiter reinkommen und Ziklag einnehmen. Because God had a plan. Weil Gott einen Plan hatte. David and his 600 men return. David und seine 600 Männer sind zurückgekommen. And the city is the town or the dorf is burning. Und dieser Ort brennt. And his women, his wives and his children are gone. Und die Frauen und die Kinder sind einfach weg. And it says that David's men, they wept and they wept and they wept until they could weep no more. Und es heißt, dass die Männer Davids geweint und geweint und geweint haben, bis sie nicht mehr weinen konnten. And then they spoke of stoning David. Und dann haben sie darüber gesprochen, David zu steinigen. But David took the priest's clothing, the ephod. Aber David hat die Kleidung des Priesters genommen, and das Ephod, went alone and spoke to his heavenly Father. Und ist allein gegangen und hat zu seinem himmlischen Vater gesprochen. And he encouraged himself in the Lord. Und er hat sich selbst im Herrn ermutigt. And part of encouraging ourselves in the Lord. Und Teil davon, uns selbst im Herrn zu ermutigen, is understanding that God knows all things. Ist einfach zu verstehen, dass Gott alle Dinge weiß. God would never bring me into a dead end. Gott würde mich niemals in eine Sackgasse bringen. If he knew it was a dead end and he could not deliver me, wenn er wüsste, dass das eine Sackgasse ist, aus der er mich nicht befreien kann, he would have avoided it altogether. Dann hätte er es einfach vermieden. That's the forbidden will of God. Das ist der verbotene Wille Gottes. There's many things that God never allows to happen in our life. Es gibt viele Dinge, die Gott niemals erlaubt, dass sie in unserem Leben passieren. When we get to heaven, Wenn wir in den Himmel kommen, it's possible that God will show us how many dozens of times we could have been killed. Ist es möglich, dass Gott uns zeigt, wie viele Dutzende Male wir getötet hätten but he werden did können? Not allow it. Aber er hat es nicht erlaubt. He did not take us down that road. Er hat uns nicht auf diese Straße geführt. But the roads that God takes us down, aber die Straßen, auf die uns Gott führt, in Psalm 23, im Psalm 23, he guides us in paths of righteousness for his name's sake. Er führt uns in Wege der Gerechtigkeit wegen seiner Gerechtigkeit. But David encouraged himself in the Lord. Aber David hat sich selbst im Herrn ermutigt. 600 men are talking about stoning him. 600 Männer sprechen davon, ihn zu steinigen. These are his men. Das sind seine Männer. But he gets alone with God. Aber er geht einfach allein mit Gott. And this is what we need to do. Und das ist das, was wir tun müssen. We need to get alone in our prayer closet. Wir müssen einfach allein in unsere Gebetskammer gehen. Get alone in our bedroom. Allein in unser Schlafzimmer. In the toilet. In WC, in the car, im Auto, in the classroom, in der Klasse, anywhere where the door can close behind us, irgendwo, wo wir einfach die Tür hinter uns schließen and können, I can lock the door, und ich kann die Tür zusperren, and no one can disturb me, und mich niemand stören kann, and I speak to my Father who is in secret, und ich spreche zu meinem Vater, der im Geheimen ist, and my Father who is in secret, und mein Vater, der im Verborgenen ist, will reward me. Wird mich belohnen. But the key is, aber der Schlüssel ist, that I must understand that he already knows my need before I ask. Dass ich verstehen muss, dass er schon meine Bedürfnisse kennt, bevor ich frage. It changes the whole nature of my prayer. Das verändert die ganze Natur meines Gebetes. It makes me very sensitive. Das macht mich sehr sensibel. To know that the solution to my problem is not far away. Zu wissen, dass die Lösung meines Problems nicht weit weg ist. It's already planned. Es ist schon vorausgeplant. And as David pursued the Amalekites, und wie David die Amalekiter verfolgt hat, they came across a young servant. Da sind sie einem jungen Diener begegnet. He was Egyptian. Er war ein Ägypter. The servant of an Amalekite. Der Diener von einem Amalekiter. Who coincidentally became sick. Der ganz zufällig krank geworden ist. And they left him behind to die. Und sie haben ihn zurückgelassen, damit but er stirbt. Coincidentally, aber ganz zufällig, one of David's men found him, hat ihn einer von Davids Männern gefunden. They gave him water and food, sie haben ihm Wasser und zu essen gegeben. And this young slave led them to the Amalekites. Und dieser junge Sklave hat sie dann zu den Amalekitern geführt. This young slave was pre-planned by God. Und dieser junge Sklave wurde von Gott vorausgeplant. Probably years before. Wahrscheinlich schon Jahre davor. When the Amalekites made a raid and killed everyone. Wie die Amalekiter da einfach durchstreift haben und alle getötet haben. God put it on their hearts not to kill this one. Und Gott hat es ihnen aufs Herz gelegt, nicht diesen einen zu töten. I will need this one in the future. Ich werde diesen einen in der Zukunft brauchen. This one will be your slave. Das wird dein Sklave werden. Because I can see a situation coming in 10, 15 years from tonight. Weil ich eine Situation schon sehen kann, die in 10 oder 15 Jahren passieren wird. And I need this little boy for something. Und ich brauche diesen kleinen Buben für etwas. And God allows this boy to get sick. Und Gott erlaubt es, dass dieser Bub krank wird. Because God never allows us into a situation without pre-planning our deliverance. Weil Gott es niemals erlaubt, dass wir in eine Situation kommen, ohne dass er schon die Befreiung daraus vorausplant. Think of Esther. Denkt an die Esther. Where the king has made a decree that all Jews are allowed to be killed. Wo der König einen Erlass gemacht hat, dass alle Juden getötet werden können. King Ahasuerus. Der König Ahasuerus. And he makes a decree. Und er gibt diesen Erlass under the influence of wicked Haman. Unter dem Einfluss von diesem bösen Haman. And there's no way out, it seems, for the Jews. Und es scheint so, als gäbe es überhaupt keinen Ausweg für die Juden. A decree from a king is a decree. Ein Erlass von einem König ist ein Erlass. Cannot be changed. Kann nicht verändert werden. It can only be neutralized by a second decree. Das kann nur von einem zweiten Erlass neutralisiert werden. So Mordecai, also der Mordecai, the uncle of Queen Esther, der Onkel von der Königin Esther, who is coincidentally a Jew, der ganz zufällig ein Jude ist, who no one knows, den keiner kennt. Because her wise uncle Mordecai, weil ihr weiser Onkel Mordecai told her, hat ihr gesagt, don't tell anyone that you're Hebrew. Sag niemanden, dass du Hebräisch bist. But the king chose her to be his queen at the beauty pageant. Aber der König hat sie ausgewählt bei diesem Schönheitswettbewerb, dass sie seine Königin wird. He brought the most beautiful girls of the whole land. Er hat die schönsten Mädchen des ganzen Landes zu sich holen lassen, to choose his queen. Um seine Königin daraus auszusuchen. Und er hat Esther ausgesucht. But nobody knew she was a Hebrew. Aber niemand hat gewusst, dass sie eine Hebräerin Because war. God saw a situation coming. Weil Gott gesehen hat, dass eine Situation kommen wird. And God was pre-planning the deliverance of the Jews long before the situation occurred. Und Gott hat diese Befreiung der Juden schon lang vorausgeplant, bevor noch diese Situation überhaupt gekommen ist. So Mordecai comes to Esther. Also ist Mordecai zu Esther gekommen. This is his niece. Das ist seine Nichte. She's the queen. Sie ist die Königin. And he says, you have to go in and see the king and speak for your people. Und er hat zu ihr gesagt, du musst zum König gehen und du musst deinen König sehen und ihm für zu ihm sprechen um deiner Leute willen. But if the queen is not invited by the king, aber wenn die Königin nicht vom König eingeladen and wird does not find favor in the king's eyes, und keine Gunst in den Augen des Königs findet, she can lose her head. Dann kann sie auch ihren Kopf verlieren. So Esther says, well, if I perish, I perish. Also dann sagt die Esther, wenn ich sterben muss, dann sterbe ich. In Esther chapter 4 verse 16. In Esther 4:16. But it's interesting what Mordecai said to her in verse 15. Aber es ist interessant, was Mordecai zu ihr sagt in Vers 15. He said, go in and see the king. Er hat so gesagt, geh dorthin und sieh den König. But if you choose not to, aber wenn du es auswählst, das nicht deliverance zu tun, will come for the Jews from somewhere else. Dann wird die Befreiung für die Juden von woanders kommen. Why? Warum? Because God would have foreseen that you would not do it and he would have pre-planned deliverance somewhere else. Weil Gott es vorausgesehen hätte, dass du es nicht tun wirst und dann diese Befreiung von woanders kommen lassen wird. But he warns her. Aber er warnt sie. If you don't do it, wenn du es nicht machst, you will not be safe. Dann wirst du nicht sicher sein. You and your family will perish. Du und deine Familie wird auch sterben. And God will bring deliverance from another place. Und Gott wird die Befreiung von woanders bringen. And she said those famous words. Und sie sagt diese berühmten Worte. If I perish, I perish. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. She went in to see the king. Und sie ist hineingegangen und hat den König gesehen. And she delivered the Hebrew people. Und sie hat dann die hebräischen Menschen befreit. There will be times when all of us will be Esther. Und es wird Zeiten geben, wo alle von uns Esther sein There werden. Will be a situation in the family, eine Situation in der Familie or on the job, oder in der Arbeit or in the church, oder in der Gemeinde, when you're the person, wenn du die Person bist, that God has pre-planned the deliverance through. Durch die Gott die Befreiung vorausgeplant hat. For a friend, für einen Freund, for some kind of situation. Für irgendeine Situation. We are the person. Wir sind die Person. I am the person for this moment. Ich bin die Person für diesen Moment. And God puts it on my heart. Und Gott legt es auf mein Herz. I am part of his plan. Ich bin Teil seines Planes. God looked down and foresaw someone's crisis. Gott hat hinuntergeschaut und die Krise von jemandem schon vorausgesehen. And said, this person und gesagt, diese Person will be my deliverance. Wird meine Befreiung sein. In that situation. In dieser Situation. And God can foresee whether we will obey or not obey. Und Gott kann auch voraussehen, ob wir gehorchen werden oder nicht. And if he foresees that we will not obey, he will choose another person also. Und wenn er voraussieht, dass wir nicht gehorchen werden, dann wird er auch eine andere Person auswählen. And then we'll find out in heaven how many times God wanted to use us, but we would not obey. Und dann werden wir in der Ewigkeit herausfinden, wie oft Gott uns verwenden wollte und wir haben einfach nicht gehorcht. But somebody's disobedience will never stop the plan of God. Aber der Ungehorsam von jemandem wird niemals den Plan Gottes stoppen können. God will find somebody. Weil Gott jemanden finden wird. And if God can't find anybody, und wenn Gott niemanden finden kann, God will not allow the situation to happen. Dann wird Gott auch nicht erlauben, dass diese Situation Now, passiert. Now this makes such a difference when we pray. Und das macht so einen Unterschied, wenn wir beten. And we have a lot of things to pray for. Und es gibt viele Dinge, für die wir beten können. A lot of situations happening in families' lives. Viele Situationen, die in den Leben von Familien passiert. 9 couples getting married this summer. 9 Paare, die diesen Sommer heiraten. Babies on the way everywhere. Und überall sind Babys unterwegs. New people coming. Neue Leute kommen. The possibility of buying this building soon. Die Möglichkeit, dieses Gebäude bald zu kaufen. Teenagers and children and unsaved people everywhere. Jugendliche und Kinder und ungerettete Leute überall. We have enough to pray for. Es gibt genug, wofür wir beten können. But when we pray, aber wenn wir beten, it makes such a difference if I understand. Macht das so einen Unterschied, wenn ich verstehe, that God already sees the need. Dass Gott schon die Not sieht. You know, when I pray for a message for the church, wenn ich für eine Botschaft für die Gemeinde bete, I'm not praying that it comes from far away. Dann bete ich nicht, dass das von irgendwo weit weg kommt. I know that God has been preparing that message in my heart for weeks and months ahead of time. Ich weiß, dass Gott diese Botschaft in meinem Herzen schon Wochen und Monate lang vorher vorbereitet hat. I know that the message is near. Ich weiß, dass die Botschaft nahe ist. Because this is the way God works. Denn so arbeitet Gott. In Romans chapter 10. In Römer 10. Where is Christ? Wo ist Christus? Should we bring him down? Sollen wir ihn herunterbringen? Shall we call him up? Sollen wir ihn raufrufen? No, he is near. Nein, sondern er ist nahe. He is even on your lips. Er ist sogar auf deinen Lippen. We speak forth. Wir sprechen. Oftentimes when we pray. Sehr oft, wenn wir beten. Especially when we're praying alone. Besonders wenn wir alleine beten. Pray out loud. Dann bete laut. And God will speak to your ear through your mouth. Dann wird Gott zu deinem Ohr durch deinen eigenen Mund sprechen. And the very things that you speak to God. Und genau die Dinge, die du zu Gott sprichst. God will speak right to your ear. Wird Gott zu deinem Ohr sprechen. And you will know that God is speaking to you. Und du wirst wissen, dass Gott zu dir spricht. Giving you answers. Und dir Antworten gibt. Giving you direction. Und dir Richtungsweisung gibt. I know for a fact that God doesn't play games with our church. Ich weiß als Tatsache, dass Gott keine Spiele mit unserer Gemeinde spielt. When I have to preach Sunday, Wednesday, wenn ich Sonntag, Mittwoch predige, that's what, I don't know how many times, it's over 100 times a year. Das ist über 100 Mal im Jahr. I'm not sitting there begging God. Dann sitze ich nicht da und bettle Gott an. As though, Lord, you know, I have to preach tomorrow on Sunday. Weißt du, ich muss beten am Sonntag. I don't know if you realize that. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist. God knows. Gott weiß das. God's been preparing weeks and months ahead. Gott hat schon Monate und Wochen und Monate lang vorbereitet. And whatever we ask him for is always very close. Und was auch immer wir ihn bitten, ist immer schon nahe. But I wonder how many times there's the Ethiopian servant. Aber ich frage mich, wie oft das passiert, dass da dieser ägyptische Diener ist. And we step right over him. Wir steigen einfach über ihn drüber. I don't have time for this kid. Ich habe doch keine Zeit für dieses Kind. I've got problems. Ich habe Probleme. My wife, my children, they've been taken captive. Meine Frau und meine Kinder, die sind gefangen genommen worden. No time for this nonsense here. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. It's just some Ethiopian servant. Let him die. Das ist einfach so ein äthiopischer Knecht. Lass ihn doch sterben. No, that was your deliverance. Nein, das war deine Befreiung. You didn't have your eyes open. Du hattest deine Augen nicht offen. You didn't understand how God worked. Du hast nicht verstanden, wie Gott arbeitet. When we pray, wenn wir beten, we are looking for something that God pre-planned. Dann suchen wir nach etwas, was Gott vorausgeplant it's hat. There. Es ist schon da. It's somewhere. Es ist irgendwo. If we search, wenn wir suchen, and if we're awake, und wenn wir wach sind, and in tune to this, und mit dem im Einklang. I'm in a financial crisis. Ich bin in einer finanziellen Krise. God foresaw this. Gott hat das vorausgesehen. God has a way. Gott hat einen Ausweg. It might not be an immediate way for the whole thing. Es ist vielleicht nicht gleich in einem, dass das Ganze erledigt wird. This doesn't take God by surprise. Aber das überrascht Gott nicht. God is very interested. Gott ist sehr interessiert. And when I pray with confidence. Und wenn ich bete, dann bete ich mit Zuversicht. Lord, this situation did not surprise you. Herr, diese Situation hat dich nicht überrascht. Please, bitte. I pray for your deliverance. Ich bete um deine Befreiung. God cares for our soul. Gott sorgt sich um unsere Seele. And that makes the difference between an anxious prayer. Und das macht den Unterschied zwischen einem ängstlichen Gebet to a God who's surprised, zu einem Gott, der überrascht ist, who is sleeping, der schläft, who is unaware, der sich nichts bewusst ist, and my heavenly Father, und meinem himmlischen Vater, who would never allow me into a circumstance that he has not prepared. Der es niemals erlauben würde, dass ich in eine Situation komme, die er nicht vorbereitet hat. Which brings us back to the Yankee game. Was uns jetzt wieder zu dem Yankee-Spiel zurückbringt. When I pulled this ticket out of my wallet, wie ich diese Karte aus meiner Geldbörse rausgezogen habe, I started to weep. Habe ich zu weinen begonnen. For this moment. Für diesen Moment. And I thought, boy, this is such a special moment. Das ist so ein besonderer Moment. To have supplied the ticket and to have had it. Dieses Ticket zu bekommen und zu haben. To pre-plan this thing. Das, diese Sache vorauszuplanen. Months ahead. Schon Monate vorher. So that when we're in the situation. Dass wenn wir dann in der Situation at the stadium, sind. Beim Stadion. That has no tickets, it's all sold out. Wo es überhaupt keine Karten mehr gibt, das ganz ausverkauft ist. I would not have brought the boy to the stadium if I didn't have a ticket. Ich hätte ihn nicht zum Stadion gebracht, wenn ich nicht so eine Karte gehabt hätte. Do you get the point? Versteht ihr den Punkt? I would not have tormented him like that. Ich hätte ihn da nicht so gequält. There was Yankee fans everywhere. Da waren überall diese Yankee Fans. And the atmosphere was so energized. Und diese Atmosphäre war so energiegeladen. Everybody had their baseball shirts on, their baseball hats. Und alle hatten ihre Baseball T-Shirts und ihre Kappen auf. Und da ist dieser Junge. Is there any way we can get in? Gibt's da irgendeine Möglichkeit, wie wir da auch reinkommen können? It's sold out. Es ist ausverkauft. There's no way we can buy a ticket anywhere? Gibt's da keine Möglichkeit, dass wir irgendwo eine Karte kaufen können? It's sold out. Es ist ausverkauft. But one thing. Aber eine Sache. I would not have brought you here. Ich hätte dich nicht daher gebracht. To torment you. Um dich zu quälen. If I had not pre-planned something. Wenn ich nicht etwas vorausgeplant hätte. And when I took that ticket out of my wallet. Und wie ich dann diese Karte aus meinem Geldbörse gezogen habe, habe ich zu weinen begonnen. And when I handed it to him. Und wie ich es ihm gegeben habe, he started to weep. Hat er zu weinen begonnen. And I don't know if you can see it on the tape, but he's weeping for a good half a minute. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt am Video, aber er hat für eine sicher halbe Minute geweint. And I think this is so much like God. Und ich habe mir gedacht, das ist so sehr wie Gott ist. God wouldn't bring us somewhere to torment us. Gott bringt uns nicht irgendwo hin, um uns zu quälen. God doesn't bring us somewhere where there's no deliverance. Gott bringt uns nicht irgendwo hin, wo es keine Befreiung gibt. If he brings us into the wilderness, wenn er uns in die Wüste bringt, he's going to bring us into the promised land. Dann wird er uns auch ins verheißene Land bringen. But there's always the temptation to murmur. Aber da ist immer diese Versuchung, sich zu beschweren. To complain. Zu klagen. Because we just don't understand. Weil wir einfach nicht verstehen. That our heavenly Father knows our need before we even have the need. Dass unser himmlischer Vater schon unsere Not kennt, bevor wir sie noch haben. And I don't know who is more happy, him having the ticket or me giving the ticket. Und ich weiß gar nicht, wer mehr Freude gehabt hat, dass er die Karte bekommen hat oder dass ich sie ihm gegeben habe. As the Lord said, better, more blessed to give than to receive. Wie der Herr gesagt hat, es ist mehr gesegnet zu geben als zu empfangen. And it's the same as us. Und so ist es genauso Isn't mit uns. A great truth tonight? Ist das nicht eine wunderbare Wahrheit? That our deliverance is just it's there somewhere. Dass unsere Befreiung schon irgendwo da ist. There's the ram, there's the servant. Da ist dieses Schlachtopfer, there's und das the Diener. Lamb of God, und das ist das Lamm Gottes. Who takes away the sin of the world. Der die Sünde der Welt wegnimmt. There's the Yankee ticket. Und da ist das Ticket für die Yankees. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father, bless these thoughts. Vater, bitte segne diese Gedanken für unser Herzen. In Jesus name. In Jesu Namen. Beten. Amen. Amen. Maybe there's somebody here tonight and you've never received Christ. Du hast noch niemals Christus angenommen. God provided him. Gott hat ihn vorbereitet. Before the universe existed. Bevor das Universum existiert hat. To be our Savior. Unser Retter zu sein. And by simple faith. Und durch ganz einfachen Glauben. In a simple prayer. In einem einfachen Gebet. You can receive him. Kannst du ihn annehmen. As your Savior. Als deinen Retter. Pray with me tonight. Bete mit mir. Say, God in heaven. Sag Gott im Himmel. I believe in Jesus. Ich glaube an Jesus. I know that I'm a sinner. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. I receive Jesus Christ. Ich nehme Jesus Christus an. By faith. Im Glauben. I say yes. Ich sage ja. Take away my sin. Nimm meine Sünde weg. And wash me clean. Und wasche mich rein. Save me. Rette mich. Forgive me. Vergib mir. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. And maybe you're a believer tonight. Und vielleicht bist du gläubig. in a difficult circumstance, in schwierigen Umständen, where there seems to be no way out. Wo es aussieht, dass es keinen Ausweg gibt. But our Heavenly Father knew that. Aber unser himmlischer Vater hat es gewusst. And he has provided a way out. Und hat einen Ausweg vorbereitet. Father, you see our lives tonight. Vater, du siehst unser Leben. Our circumstances. Unsere Umstände. We thank you tonight. Wir danken dir. That when we pray, dass wenn wir beten, you know our need. Dass du unsere Bedürfnisse kennst. Before we ask. Bevor wir noch fragen. Let's take a moment before the Lord. Lass uns jetzt einen Moment vor dem Herrn einfach uns Zeit nehmen. And speak to your Father in heaven. Und sprich zu deinem Vater im Himmel. Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.